Erster schlimm für die, die nach Ägypten gingen, um Hilfe zu bekommen. Sie verließen sich auf viele Kriegspferde und Streitwagen. Sie fragten aber nicht den Heiligen Israels und nicht Jahwe. Zweiter, aber auch Jahwe war klug und brachte Unglück. Er ändert seine Worte nicht. Er wird gegen die Bösen kämpfen und gegen die Hilfe der Übeltäter. Dritter, die Ägypter sind Menschen, nicht Gott. Ihre Pferde sind Fleisch, nicht Geist. Wenn Jahwe seine Hand ausstreckt, wird der Helfer stolpern. Der, dem geholfen wird, wird fallen. Alle zusammen werden sterben. Vierter, Jahwe hat zu mir gesagt, ein Löwe knurrt über seiner Beute. Viele Hirten kommen, aber der Löwe hat keine Angst vor ihrem Lärm. So wird Jahwe der Heerscharen auf den Berg Zion kommen. Er wird dort kämpfen. Fünfter, wie Vögel, die flattern, so wird Jahwe der Heerscharen Jerusalem schützen. Er wird es retten und befreien. Sechster, kehrt zurück zu dem, von dem ihr euch abgewendet habt, ihr Söhne Israels. Siebter, an diesem Tag wird jeder seine Götzen aus Silber und Gold wegwerfen. Eure Hände haben diese Götzen gemacht. Sie haben euch schuldig gemacht. Achter, Assur wird nicht durch ein Schwert von Menschen fallen. Ein Schwert von Menschen wird ihn nicht töten. Assur wird vor dem Schwert fliehen. Seine Krieger werden zu Arbeitern. Seine starken Männer werden Angst haben. Seine Anführer werden vor einem Zeichen zittern. Das sagt Jahwe. Er hat sein Feuer in Zion und seinen Ofen in Jerusalem. Neunter, hier endet der Spruch von Jahwe.